WDR 5. Neugier genügt. Was Religion angeht, ist eigentlich nicht meine Welt. Im Grunde macht es mir ein bisschen Bedenken, vor allen Dingen was die Macht angeht, die Kirche heutzutage noch ausübt oder ausüben will. Also am meisten regt mich auf, dass die Kirche immer noch so viele Privilegien hat. Es ist in der Tat so, dass ungläubigen Menschen sehr viele Dinge abgesprochen werden. Zum Beispiel wird uns abgesprochen, dass wir moralisch handeln oder dass wir gute Menschen sein können, nur weil wir nicht an einen Gott glauben. Das ist kompletter Unsinn. Diese Menschen stören sich an der Kirche. Und ihren Unmut krümmen sie nicht alleine vor sich hin. Sie treffen sich mit anderen, die ähnlich denken. Freitagabend in einem Café in Münster. Na, wo hast du deinen Mann gelassen? Komm später. 10 Menschen sind gekommen. Sie sitzen um einen langen Tisch. Auf der Tischplatte liegen zwischen Bier- und Cola-Gläsern viele Flyer mit Slogans wie »Glaubst du noch oder lebst du schon?« Daniela Wakonik wartet, bis alle da sind. Ja. Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zum ersten Ketzer-Stammtisch im neuen Jahr. Ketzer-Stammtisch, so nennt sich dieses Treffen von Kirchenkritikern und Atheisten. Der Begriff Ketzer hat eine lange Geschichte. Mit ihm beschimpfte die Kirche im Mittelalter Menschen, die gläubig waren, aber ihren Glauben anders ausgelegt haben als die Amtskirche. Aus Sicht der damaligen Kirche waren sie Irrlehrer und Heretiker. Und was wir heutzutage machen, wir greifen den Begriff natürlich etwas verspielt auf und etwas fröhlich auf, sagt Daniela Wakonik. Sie leitet den Ketzer-Stammtisch. Wir gehen auch gegen die Religion, gegen die Kirche, gegen die herrschende gläubige Meinung an. Und insofern sind wir Ketzer, nur sind wir eben atheistische Ketzer. Außerdem ist die Namenswahl auch eine Anspielung auf die Geschichte der Stadt, erklärt Wakonik. Denn im 16. Jahrhundert gab es in Münster die Wiedertäufer. Sie waren radikale Protestanten, predigten die Erwachsenentaufe und erwarteten, dass bald das Ende der Welt kommen würde. Die Wiedertäufer waren ja eben auch Ketzer aus der Perspektive der Amtskirche. Nur halt die Wiedertäufer selbst waren ja auch extrem brutal und extrem versponnen in ihrem Glauben. Damit identifizieren wir uns natürlich nicht. Wir sind keine Wiedertäufer, ganz im Gegenteil. Aber wir wollen damit natürlich auch zeigen, was Religion anrichten kann, welche Brutalität und welche politische Sprengkraft Religion entwickeln kann. Die Münsteraner Wiedertäufer erfuhren ein blutiges Ende. Für ein paar Jahre schafften sie es zwar, die Herrschaft zu übernehmen, aber die Stadt wurde belagert, die Wiedertäufer schließlich besiegt und 3 ihrer Anführer öffentlich zu Tode gefoltert, ihre Leichen in Käfigen am Turm der Lambertikirche aufgehängt. An dem Turm hängen die Käfige heute noch. Wir sagen zwinkernd, schau, was man in Münster mit Ketzern macht. Und wir hoffen, dass uns atheistischen Ketzern nicht dasselbe Schicksal begegnen wird. Natürlich wissen die Menschen vom Ketzer-Stammtisch, dass sich seit dem Mittelalter einiges verändert hat. Sie müssen keine Angst haben, dass sie hingerichtet werden, wenn sie sagen, ich glaube nicht an Gott. Und heutzutage sind sie kein seltsamer Sonderfall. Immer mehr Deutsche treten aus der Kirche aus oder wurden überhaupt nie getauft. Gerade deshalb muss sich in Deutschland etwas ändern, findet der 26-jährige Carlos Züdoroek, einer der Stammtischbesucher. Wir sind in dem Land ungefähr 1/3 Konfessionslose, aber das kommt nach außen hin, gerade durch die Politik, nicht so rüber. Und auch in den Medien ist das teilweise so, dass der konfessionsfreie Teil der Bevölkerung eben unterrepräsentiert ist. Er selbst war nicht immer konfessionslos, sondern wurde katholisch getauft, erzählt Züdoroek. Aber katholisch erzogen hätten ihn seine Eltern nicht. Religion sei ihm egal gewesen. Das habe sich geändert, als er ungefähr 16, 17 Jahre alt war. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann festgestellt habe, dadurch, dass ich mich informiert habe im Internet und in Büchern, dass es selbst in einem vermeintlich säkularen Staat wie Deutschland eben nicht der Fall ist, dass Staat und Kirche überall getrennt sind, so wie das eigentlich sein sollte, sondern dass es eben auch in Deutschland ganz viele Stellen gibt, wo einfach Kirche und Staat so vermischt sind, dass ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein und da will ich mich jetzt auch mit Leuten treffen, die darüber diskutieren und da auch politisch etwas bewegen. Besonders störe ihn zum Beispiel, dass kirchliche Krankenhäuser Angestellte entlassen können, weil der Kirche deren Lebenswandel nicht gefällt. Das Image atheistischer Menschen in der Öffentlichkeit zu verbessern, ist eines der Anliegen vom Ketzer-Stammtisch in Münster und von vergleichbaren Gruppen in ganz Deutschland. Aber vor allem wollen sie den Einfluss der Kirche auf den Staat zurückdrängen. Zum Beispiel haben die Atheisten in Münster gefordert, die Stadt soll kein Geld für den Katholikentag 2018 geben. Das Motto der Kampagne war das 11. Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Nach längerem Kampf haben die Atheisten und andere Bürger Erfolg gehabt. Von der Stadt werden nur Sachmittel beigesteuert. Aber gegen den Glauben an sich hätten sie nichts, sagt Daniela Wakonik, Leiterin vom Ketzer Stammtisch. Ich würde mich niemals über jemanden, der jetzt hier mit dem Kreuz um den Hals reinkommt, lustig machen oder den auslachen. Das würde ich nicht machen. Das ist sein Glauben oder ihr Glauben und den möchte ich niemandem nehmen, der ihn haben möchte. Früher, da war die 42-Jährige mit den langen Haaren und den wachen Augen hinter der Brille selbst einmal Christin, hat sogar katholische Theologie studiert. Natürlich dachte ich, dass Weihwasser Weihwasser ist und dass die Hostie der Leib Christi ist und so weiter und so fort. Natürlich habe ich das alles geglaubt. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ich habe auch, als ich schon über 20 Jahre war, noch immer geglaubt, wenn du nicht mehr glauben kannst, wirst du ein schlechter Mensch. Das sagt Heinz Ketteler, ein freundlicher Rentner mit rundem Gesicht, roten Wangen und Vollbart. Er erzählt, bis er aus der Kirche ausgetreten ist, das war ein langer Prozess. Ich kann mich erinnern, dass der Religionslehrer uns mal erklärt hat, die Taufe ist so etwas wie im Wilden Westen. Wenn der Farmer im Herbst sein Vieh wieder eintreibt, dann werden die jungen Kälber mit seinem Namenszug gebrandmarkt. Und so etwas ist die Taufe. Hat uns gesagt, und das wird die Seele nie wieder los. Sie gehört Gott und sie kann nicht mehr weg und sie darf nicht mehr weg. Inzwischen ist Heinz Ketteler schon lange Atheist. Ich habe mich im Laufe der Jahrzehnte durchaus davon entfernt. Also ich habe das weit hinter mir gelassen. 74 Jahre ist er jetzt alt. In Münster ist er nur zu Gast. Er kommt aus Bielefeld. Da engagiert er sich beim Humanistischen Verband Deutschlands. Auch der setzt sich für konfessionslose Menschen ein. Eine andere atheistische Vereinigung ist die Giordano-Bruno-Stiftung. Außerdem gibt es noch den Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Der organisiert den Ketzer-Stammtisch in Münster. Die unterschiedlichen Gruppen wollen sich nun stärker vernetzen, sagt Ketteler. Ich habe das Gefühl, dass man nicht mehr wie die Sektierer sich einfach mal irgendwo trifft in einer dunklen Ecke, sondern ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich finden, ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen und dass der Mut steigt, offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen. Noch ist es allerdings so, dass die katholische Kirche in Münster sagt, sie sei durch das atheistische Engagement des Ketzer-Stammtisches oder anderer Gruppen nicht beunruhigt. Na, zunächst mal Sorgen machen mir die eigentlich nicht, weil es ist ja zunächst mal, wie soll ich sagen, jedem unbenommen, sich seine eigenen Gedanken zu machen und natürlich auch Kirche, Religion kritisch zu sehen. Das ist Stefan Kronenburg. Er ist der Sprecher vom Bistum. Die Frage ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage. Auf welchem Fundament basiert eine Gesellschaft, in der Religion, Glauben keine Rollen mehr spielen? Also von daher glaube ich und bin der festen Überzeugung, dass es einer Gesellschaft sehr gut tut, wenn es eine Gesellschaft ist, in der Religiosität eine Rolle spielt, in der die Menschen gläubig sind. Ich glaube, das nützt letztlich der ganzen Gesellschaft. Ein ganz zentraler Kritikpunkt der Menschen vom Ketzer-Stammtisch ist, in Deutschland sind Kirche und Staat nicht wirklich getrennt. Zunächst mal ist das richtig. Also ob man sich dann daran stört oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es ist in der Tat so, eine jetzt wirklich strikte Trennung von Staat und Kirche gibt es in Deutschland in dem klassischen Sinne nicht, sondern wir haben in Deutschland einen Weg, auch im Grundgesetz verankert, in dem Kirche und Staat zwar unabhängig voneinander sind, aber doch in ganz vielen Feldern zusammenarbeiten. Und aus unserer Sicht ist das natürlich ein Weg, der sich bewährt hat in ganz unterschiedlichen Kontexten. Es sei ja zum Beispiel so, dass die Kirchen Schulen und Kindergärten betreiben, sagt der Sprecher vom Bistum. Um diese Zusammenarbeit von Staat und Kirche anzugreifen, wollen die Atheisten vom Ketzer-Stammtisch auch in Zukunft Aktionen machen, die ruhig auch einmal etwas provokant sein dürfen. Naja, was ist eine Provokation? Eine Provokation ist eine Grenzüberschreitung. Und nur indem man Grenzen überschreitet, kann man sie auf Dauer erweitern. Das ist das, was in der gesamten Geschichte immer wieder der Fall gewesen ist, sagt Daniela Vakonik. Humor helfe ihr auch, sich immer wieder bewusst zu machen, dass sie sich von ihrem ehemaligen Glauben losgelöst hat. Sie sammelt, wie sie das nennt, Devotionalien. Ein Freund habe ihr zum Beispiel eine Flasche mit Wasser aus dem Wallfahrtort Lourdes mitgebracht. Das Wasser ist allerdings in einer Piccolo-Sektflasche abgefüllt. Und auf dem Klebeetikett ist der Ortsname Lourdes falsch geschrieben. Zum Ketzer-Stammtisch hat sie ein kleines Päckchen mitgebracht. Der Inhalt verspricht gar wunderliche Dinge. Damit könnt ihr all eure Sünden abwaschen. Es handelt sich um eine Jesus-Soap, eine Jesus-Seife. Wundervoll finde ich, hier unten ist so ein Teufelchen abgebildet und der sagt, die Seife ist so gut, dass sogar ich sie benutze. Ja, also echter Knaller. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.